durch den Wolken, wo ist der Weg, den ich nicht sehe? Wer weiß die Antwort auf meine Frage, warum ich lebe und vergehe? Wo gehe ich hin? Folg ich den Kindern, sehen sie den Weg, den ich nicht sehe? Gibt mir ihr Lächeln etwa die Antwort, warum ich lebe und vergehe? Folg ich dem Winde, folg ich dem Donner, folg ich dem Neon, das leuchtet im Blick derer, die lieben, tief in der Gosse, hoch unter Sternen, kann Wahrheit sein. Wo geh ich hin? Folg ich den Kindern, sehen sie den Weg, den ich nicht seh? Gib mir ihr Lächeln, etwa die Antwort, warum ich lebe und vergehe. Folg ich dem Winde, folg ich dem Donner, folg ich dem Neon, das leuchtet im Blick derer, die lieben, tief in der Gosse, hoch unter Sternen, kann Wahrheit sein. Wo geh ich hin? Folg ich dem Herzen, weiß meine Hand, wohin ich gehe? Warum erst leben, um dann zu sterben? Ich weiß nicht recht, ob ich das je verstehe.